Es war ja so eine, wie so eine riesen Werbeveranstaltung, die da gelaufen ist. Die Bundeswehr hilft jetzt enorm. Und dann war der Eindruck, es macht die Bundeswehr doch gar nicht so viel. Was ist da eigentlich los? Also mein Eindruck ist, die Bundeswehr behauptet irgendwas und niemand kann diese Bundeswehrsoldaten so richtig gebrauchen. Ich glaube, man muss das sowohl zeitlich in zwei Phasen als auch diese Aktivitäten der Bundeswehr in zwei Kategorien einteilen. Zeitlich einmal, wie gesagt, die Zeit vor bis zweites Drittel März, wo die Bundeswehr tatsächlich vor allem mit sich selber beschäftigt war und ihre eigenen Strukturen im Rahmen der Corona-Pandemie zu sortieren und aufrechtzuerhalten und da tatsächlich sehr zurückhaltend war, beeindruckend zurückhaltend, würde ich behaupten, wenn man das mit anderen Situationen in den letzten Jahren vergleicht. Und seit diesem 19. März und dann jetzt spezieller nochmal seit Anfang April hat die Bundeswehr ihren Apparat im Inland aber massiv hochgefahren, hat das erste Mal überhaupt in der Bundesrepublik präventiv 15.000 Soldatinnen und Soldaten für potenzielle Inlandseinsätze in Bereitschaft versetzt. Also früher lief es immer so, egal ob Hochwasser, Waldbrand oder im Sommer der Migration 2015, als irgendwie die Geflüchteten versorgt werden mussten, dass zivile Stellen die Bundeswehr angefragt haben und die Bundeswehr dann Personal und Material, wenn das genehmigt wurde, zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt erstmals ist es so, dass die Bundeswehr sich komplett neue Strukturen gegeben hat im Inland mit vier regionalen Kommandos, denen dann fest Soldatinnen und Soldaten unterstellt sind, die für diese Inlandseinsätze in Bereitschaft stehen. Von diesen 15.000 werden aber tatsächlich gerade ungefähr 500 wirklich genutzt und sind tatsächlich am Arbeiten. Der Rest davon ist einfach nur in Bereitschaft. Und die zweite Hälfte der Aktivitäten der Bundeswehr im Inland sind aber das Personal und Material aus dem Sanitätsdienst der Bundeswehr, also medizinisches Personal der Bundeswehr, wo 17.000 Angehörige dieses Sanitätsdienst in Bereitschaft sind oder tatsächlich gerade konkret im Einsatz. Und das ist tatsächlich viel konkreter. Also das betrifft zum Beispiel die fünf Bundeswehrkrankenhäuser, also die Bundeswehr hat eigene Krankenhäuser, die privilegiert Soldatinnen und Soldaten, aber auch viele Zivilistinnen und Zivilisten versorgen auch jetzt und sonstige Sanitätseinheiten der Bundeswehr, die tatsächlich relativ flächendeckend im Einsatz sind. Aber was diese anderen Aktivitäten der Bundeswehr angeht, würde ich dir recht geben, dass da ein riesen Medienzirkus drum gemacht wird, gefühlt kein Amtshilfeeinsatz stattfindet, wo nicht eine Kamera und ein Medienteam dabei ist, die Bundeswehr eine eigene YouTube-Serie dazu macht, um sich da zu verkaufen und aber die realen Zahlen, wie viele Soldatinnen und Soldaten außerhalb von dem medizinischen Bereich da im Einsatz sind, tatsächlich aktuell glücklicherweise relativ gering ist. Aber wie gesagt, das kann sich bei der Bereitschaft, die schon da ist und den Möglichkeiten, die die Bundeswehr theoretisch da noch hat, auch nochmal ändern. Ich hatte so ein bisschen gesucht nach irgendwelchen Einsätzen, wo was zu finden ist, auch auf, ich glaube, Augen auf oder so heißt diese Bundeswehrseite. Und die hörten sich ziemlich unzufrieden damit an, weil in einem Altenheim die Bundeswehrsoldaten Zeug von A nach B getragen haben und dieses Altenheim dann erklärt hat, ja, das ist nur vorübergehend, weil die Leute ja auch nicht qualifiziert sind. Da wirkte es so, als ob die Bundeswehrleute selber nicht so ganz zufrieden sind mit dem, was sie da leisten können. Ja, das hat tatsächlich viele Berichte. Ich gehe davon aus, dass du diesen Blog Augen geradeaus meinst. Das ist tatsächlich von einem Journalisten, der viel über die Bundeswehr berichtet. Genau, der hat über diesen einen Fall in Bamberg auch Ach dann. berichtet, wo Soldatinnen und Soldaten in diesem Altenheim eingesetzt waren. Da ist es auch tatsächlich zu dem ersten Infektionsfall gekommen, wo ein Soldat sich in diesem Altenheim bei einer Hilfeleistung im Inland angesteckt hat. Und das wurde dann relativ schnell zurückgezogen wieder. Von diesen 500 nicht medizinisch qualifizierten Soldatinnen und Soldaten, die aktuell im Einsatz sind, sind aber tatsächlich 120, also die größte Einsatzkategorie von diesen 500 sind 120 Soldatinnen und Soldaten ohne medizinische Ausbildung, die in Altenheimen und Pflegeheimen unterwegs sind. Warum das jetzt gerade besonders hilfreich ist, dass in diesem Fall Bamberg irgendwelche Panzersoldaten jetzt in einem Altenheim eingesetzt werden, das kann man sich mehr als fragen, aber das scheint die Bundeswehr für eine gute Idee gehalten zu haben. Man mag sich wundern, warum da nicht Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund und wie diese ganzen Organisationen heißen, da zum Zuge kommen. Aber wie das genau abgelaufen ist da vor Ort, das kann ich natürlich von hier aus auch nicht bewerten. Du sagst, 15.000 Soldaten sind in Bereitschaft für Inlandeinsatz. 500 sind eingesetzt davon. Hört sich nicht allzu erfolgreich an. Nee, in dem reinen Zahlenspiel nicht. Das hat, glaube ich, zwei Bewandtnisse. Einmal wird die Bundeswehr viel für medizinische Hilfeleistung angefragt und da hat selbst die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gesagt, die Anteile der Bundeswehr mit dieser Sanitätsdienst, der ist quasi voll ins zivile Gesundheitssystem eingebunden und ist da voll am Arbeiten, also wie gesagt, diese Bundeswehrkrankenhäuser und ähnliches. Und dann hat die Bundeswehr aber auch gar nicht mehr medizinisch geschultes Personal, also das, was gerade konkret gebraucht werden würde. Es hat dann teilweise aber auch noch ganz andere Aspekte, was da sozusagen in Bereitschaft steht. Da sind auch von diesen 15.000 gut 8.000 Soldatinnen und Soldaten dabei, die für Verkehrs- und Ordnungsdienst aus dem Bereich der Feldjäger, der Militärpolizei und der größere Anteil für Objekt- und Raumschutz zur Verfügung stehen. Also im Prinzip für Aufgaben, die irgendwo zwischen privatem Sicherheitsdienst und Polizeiaufgaben anzusiedeln wären. Da gab es schon relativ viel Debatte drum und da wurde erstmal auch von Seiten der Verteidigungsministerin und der hohen Generäle zurückgerudert, dass die Bundeswehr jetzt nicht als Hilfspolizei in großen Mengen auf die Straßen kommt. Und auch Anträge, zum Beispiel aus Baden-Württemberg, dass die Bundeswehr die Polizei aufstockt, sind erstmal abgelehnt worden. Aber diese Bereitschaft von rund 8.000 Soldatinnen und Soldaten für diesen Aufgabenbereich besteht noch immer. Das ist natürlich dann für eine primär medizinische Situation nicht besonders hilfreich und die können da auch nicht besonders sinnvoll eingesetzt werden. Wovon auszugehen ist, dass diese 500, diese Zahl noch steigen wird, ist, dass mehr und mehr Soldatinnen, wie gesagt, in den Gesundheitsämtern, was wir eben schon hatten, das Thema eingesetzt werden in den nächsten Tagen und Wochen. Und andererseits ist diese Zahl von 15.000 auch gar nicht darauf angelegt, dass die jederzeit ausgeschöpft wird, sondern das ist auch eine Bereitschaft. Die Bundeswehr wurde da von der Verteidigungsministerin so ein bisschen, also nicht in den Worten, aber umschrieben als eiserne Reserve des Staates dargestellt, dass die Bundeswehr Leute in Bereitschaft hat, wenn im zivilen Sektor irgendwas ins Wanken kommt. Also in dieser Bereitschaft sind auch 2.500 Soldatinnen und Soldaten aus dem Bereich Logistik, die theoretisch Waren oder Personen hin und her fahren könnten. Nimmt die Bundeswehr auch eine spezielle Rolle im Staat ein? Es gab hier in Berlin zum Beispiel von der Polizeigewerkschaft so eine Forderung, dass eben die Parks geschlossen werden sollten und öffentliche Plätze und so weiter und dass dann so viele Kontrollen nötig wären, dass auch die Bundeswehr im Inneren mit diese Kontrollen machen sollte. Das wäre dann wahrscheinlich das, was die Aufgabe sein könnte, diese 8.000 Militär, Polizei, Raumkontrolle, Soldaten etc., ne? Im Endeffekt, was dann aber hier von Rot-Rot-Grün doch abgelehnt wurde, diese Forderung von der Polizeigewerkschaft in Berlin. Im Prinzip ja, tatsächlich Parks zu überwachen, das ist wirklich eher eine Forderung aus dem Bereich der Pro-Bundeswehr-Hardliner und eher autoritären Sicherheitsfraktionen, sage ich mal. Und da, wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt sind da selbst relevante Teile der CDU und wie gesagt die Verteidigungsministerin und die hohen Generäle der Bundeswehr strikt dagegen. Das einzige Szenario, was sie beschrieben haben, wo sie sich das aktiv vorstellen könnten, wäre, dass zum Beispiel die privaten Sicherheitsdienste, die ein Wasserwerk oder ein Stromkraftwerk absichern, dass da eine Infektionswelle kommen könnte und so eine ganze Sicherheitsfirma ausfällt und dann da zum Beispiel Soldatinnen und Soldaten den Sicherheitsdienst für so ein Kraftwerk übernehmen könnten. Und das ist aber sozusagen auch situationsabhängig. Also die aktuelle Sicherheitslage hat sich ja aus staatlicher Sicht massiv entspannt. Zwischendrin, als die vor einem Monat die Debatten höher gingen, da ging es ja auch tatsächlich darum, dass das Innenministerium ein Papier geschrieben hat, wo sie sich Plünderungen und marodierende Bevölkerungsteile vorstellen könnten. Und für so ein Szenario steht die Bundeswehr halt auch in der Hinterhand. Aber das ist was, was jetzt, wenn es so abläuft, wie es jetzt gerade aussieht, nicht unbedingt zum Einsatz kommt. Wenn es normale Aufstände gäbe oder Massenproteste mit Plünderungen, könnte es sein, dass wir die Bundeswehr am Halt haben könnten. Das ist so ein bisschen eine zwiespältige Frage. Die Verteidigungsministerin und die Generäle würden das erstmal verneinen. Und ich würde aber sagen, diese Bereitschaft macht nur Sinn aus einer Perspektive, dass die Bundeswehr genau für solche Fälle auch in Bereitschaft stehen würde. Also wenn die Sicherheitslage aus staatlicher Sicht massiv ins Wanken geraten würde. Aber das ist, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt alles auch ein bisschen Spekulation und Kaffeesatzleserei, aber ich halte diesen Fall durchaus für denkbar, auch wenn er gerade absolut nicht ansteht. Welchen Sinn macht es überhaupt, dass die Bundeswehr so einen großen Sanitätsdienst hat? Und wäre es nicht normaler, dass es ein normales staatliches Gesundheitssystem gibt, das auch irgendwelche Soldaten mit verpflichtet, falls sie mal verletzt sind? Teils, teils, würde ich sagen. Also wenn man, das kann man, sollte man politisch in Frage stellen, aber wenn man erstmal davon ausgeht, dass es eine Armee gibt, die in ihren Strukturen einsatzfähig sein will und aus ihrer Perspektive soll, dann gibt es einen Anteil an Sanitätskräften, die so eine Armee einfach braucht. Also sie können nicht in Afghanistan in Einsatz gehen, ohne da entsprechende Ärztinnen und Ärzte und Sanitätspersonal und gepanzerte Krankenwagen und Ähnliches dabei zu haben. Dass diese Einsätze falsch sind und dass es ohne diese Einsätze einen großen Teil davon nicht bräuchte, ist ein zweiter Teil von dieser Auseinandersetzung. Und was aber tatsächlich ein spannender Teil der Frage ist, die Bundeswehr im Prinzip ihr gesamtes medizinisches System innerhalb des eigenen Apparates verarbeitet. Wie gesagt, diese 5 Krankenhäuser in verschiedenen Regionen in Deutschland, die Bundeswehr betreibt, und aber auch ein Riesennetz von sogenannten regionalen Sanitätseinrichtungen, also im Prinzip ein Netz von Hausärzten und Ärztinnen, Fachärzten und Ärztinnen und auch sowas wie im Prinzip das, was im zivilen Bereich Gesundheitsämter sind, was die Bundeswehr für ihren eigenen Apparat, für diese 180.000 Soldatinnen und Soldaten sozusagen eigenständig betreibt, das kann man durchaus auch ohne jetzt diese Grundsatzfragen anzugehen, ob es eine Bundeswehr überhaupt geben sollte, durchaus in Frage stellen, warum die Bundeswehr da ihr eigenes medizinisches System im Inland für einen Soldaten, der Zahnschmerzen hat, oder eine Soldatin, die Fußpilz behandeln werden muss, dafür ein eigenes medizinisches System hat. Und einerseits können sie das aber genau für solche Situationen wie jetzt natürlich auch ganz gut nutzen. Und es ist auch ein Teil der Strategie der Bundeswehr gewesen, zu sagen, wenn du zu uns kommst, wenn du Soldatin oder Soldat wirst, dann haben wir eine vollständige, gute medizinische Versorgung, wo du im zivilen Bereich vielleicht sogar irgendwelche Extraversicherungen abschließen müsstest und Ähnliches. Das bieten wir den Soldatinnen und Soldaten sozusagen einfach an. Also es ist auch tatsächlich, als es in der Form eingerichtet wurde, eine Form von Werbung gewesen, dass man da gut versorgt wird, wenn man Teil der Bundeswehr ist. Also man bringt sich an ganz anderen Stellen in absurde Gefahren, die ich mir für meinen Lebensbereich gar nicht vorstellen kann, aber wenn man Zahnschmerzen kriegt in Deutschland, dann ist man auf jeden Fall gut versorgt, so ungefähr. Wenn jetzt Bundeswehr so überausgerüstet ist, auch im Inland, ist sie dann auch Teil des Problems des kaputtgesparten allgemeinen Gesundheitssystems? Das kann man, glaube ich, so einfach nicht sagen. Wo, also auf das allgemeine Gesundheitssystem gesehen, Probleme da, glaube ich, andere und primär finanz- und gesundheitspolitische, also einfach die neoliberale Spar- und Verschlankungspolitik uns da ganz offensichtlich auf dem Fuß fällt gerade. Also hier noch viel weniger als beispielsweise in Italien oder in Spanien, wo die Verhältnisse in den Krankenhäusern ja wirklich katastrophal sind und auch mit den neoliberalen Reformen der letzten 10 Jahre noch deutlich schlechter geworden sind. Wo die Bundeswehr aber aktiv ein Problem ist für zivile Versorgung, ist im Bereich des sogenannten Katastrophenschutzes. Beim Katastrophenschutz, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und andere ähnliche Einrichtungen in den letzten mittlerweile 2, 3 Jahrzehnten massiv gespart wurde und anstattdessen die Bundeswehr sozusagen als eine Art Ersatzkatastrophenschutz im Inland etabliert wurde. Und das halte ich tatsächlich für eine fatale Situation, die gerade auch sichtbar wird, dass die Bundeswehr auch in ihren medizinischen Fähigkeiten gerade im Inland auch an Grenzen kommt und gar nicht all die Einsätze, die von zivilen Stellen angefragt werden, machen kann. Oder zumindest in der Hochphase, als die Krankenhäuser auf Vollbelastung sozusagen vorbereitet wurden, dem nachkommen konnte. Und aber auch so eine Situation wie, dass Panzersoldaten im Altenheim eingesetzt werden, ja nur zustande kommt, weil Strukturen wie das Rote Kreuz in der Region offensichtlich nicht genügend Leute, Material, Ressourcen haben. Da ist die Bundeswehr oder die Rolle, die der Bundeswehr politisch da in den letzten 10, 15 Jahren zugewiesen wurde, tatsächlich ein akutes Problem, wo die Bundeswehr dem zivilen Sektor eine Finanzierung und eine Ausrüstung sozusagen in einer Konkurrenzsituation ein Stück weit genommen hat. Im Verhältnis zum Katastrophenschutz wurde beim Katastrophenschutz teilweise ganz anders gespart oder auch sich im Prinzip eine Mogelpackung gebaut, den Katastrophenschutz klein zu sparen und die Bundeswehr dann als im Prinzip eine Art Ersatzkatastrophenschutz in diesem ganzen Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit zu verwenden. Und für den Fall, dass jetzt aber die Infektionszahlen noch deutlich weiter hochgegangen werden, wäre auch der Sanitätsdienst der Bundeswehr schnell an die absoluten Grenzen gekommen und da wäre einfach klar geworden, dass das eine total fatale politische Entscheidung ist, den kaputtgesparten zivilen Katastrophenschutz dann mit Bundeswehreinheiten ersetzen zu wollen. Bräuchte nicht nur ein Ende des neoliberalen Zusammensparens beim Gesundheitssystem, sondern auch beim Katastrophenschutz und wo sonst noch, damit, wo die Bundeswehr so jetzt auftaucht? Ob man das sozusagen dem engeren Gesundheitssystem zurechnet, aber wenn die Versorgung und die Personalstärke, die Bezahlung in den Alten- und Pflegeheimen besser wäre, dann würde es wahrscheinlich gar nicht erst dazu kommen, dass da Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Die Gesundheitsämter haben eine zwiespältige Rolle, weil die ja durchaus auch eine repressive Funktion einnehmen können, aber andererseits auch für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung total relevant sind. In einem Bezirk aus Berlin, ich weiß gerade nicht mehr welchem, kenne ich zum Beispiel einen Fall, wo es 2 Ärztinnen noch gibt, die also vom Gesundheitsamt, die für diesen gesamten Bezirk zuständig sind. Auch da wurde massiv gespart. Und das ist auch ein Bereich, wo jetzt dann Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Also tatsächlich ist es an verschiedenen Stellen gerade so, dass die Bundeswehr da gerade in Lücken geschoben wird, die durch neoliberale Sparpolitik im zivilen Gesundheitssystem und in der Versorgung von Zivilistinnen und Zivilisten gerissen wurden. Das Geld, was im Endeffekt die Bundeswehr jetzt bekommt, im Gesundheitssystem fehlt? Oder wie wäre das zu formulieren? Ja, das kann man durchaus so unterschreiben. Es ist jetzt gerade vom SIPRI, von diesem schwedischen Friedensforschungsinstitut, sind neue Zahlen gekommen, dass die Steigerung des Militärhaushalts in Deutschland im letzten Jahr unter den höchsten weltweit war oder zumindest unter den NATO-Staaten. Und wenn dieses Geld, diese Steigerung der Finanzen für die Bundeswehr ausgegeben werden, dann fehlen sie zwangsläufig an anderen Enden im Staat und dann zum Beispiel auch im Sozial- und Gesundheitssystem. Und das ist eine Debatte, die meiner Meinung nach ganz dringend geführt werden muss, wenn es gerade darum geht, das Gesundheits- und Sozialsystem besser auszustatten und parallel aber mit NATO-Vorgaben, dass permanente Steigerungen der Militäraushalte stattfinden sollen, aktiv eine andere Politik betrieben wird, wo Geld aus den zivilen Bereichen in militärische umgeleitet wird und wir genau nicht nur aus antimilitaristisch-friedenspolitischer Sicht, sondern auch aus einer Sicht, die die Gesundheits- und Sozialsysteme und die Versorgung der Bevölkerung in den Blick nimmt, das Geld genau in die andere Richtung leiten müssten. Das würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben.